Erster Mose versammelte alle Israeliten. Er sagte zu ihnen, das hat der Herr befohlen. Zweiter, ihr dürft 6 Tage lang arbeiten. Aber der 7. Tag ist heilig. Es ist ein Tag der Ruhe für den Herrn. Wer an diesem Tag arbeitet, muss sterben. Dritter, ihr dürft am Sabbat kein Feuer in euren Häusern anzünden. Vierter, Mose sprach wieder zu allen Israeliten. Er sagte, das ist der Befehl vom Herrn. Fünfter, gebt dem Herrn einen Teil von eurem Besitz. Jeder, der es möchte, soll ein Geschenk bringen. Bringt Gold, Silber und Kupfer. Sechster, bringt auch blaue, rote und lila Wolle. Bringt feines Leinen und Ziegenhaar. Siebter, bringt rot gefärbte Felle von Widdern und feine Lederfelle. Bringt auch Holz vom Akazienbaum. Achter, bringt Öl für die Lampen. Bringt gute Gewürze für das Öl und für den Weihrauch. Neunter, bringt Edelsteine für das Kleid und die Tasche des Priesters. Zehnter, alle Handwerker unter euch sollen kommen. Sie sollen alles machen, was der Herr befohlen hat. Elfter, sie bauen das Zelt mit seinen Wänden und Decken. Sie machen die Haken, Bretter, Riegel und Säulen. Zwölfter, sie bauen die heilige Lade mit ihren Stangen. Sie machen den Deckel und den Vorhang davor. Dreizehnter, sie bauen den Tisch mit seinen Stangen und Geräten. Sie legen das Brot darauf. Vierzehnter, sie bauen den Leuchter mit seinen Lampen. Sie bringen das Öl für das Licht. Fünfzehnter, sie bauen den Altar für den Weihrauch. Sie machen das Öl und den Vorhang für den Eingang. Sechzehnter, sie bauen den Altar für die Opfer. Sie machen das Gitter aus Kupfer und das Becken. Siebzehnter, sie machen die Vorhänge für den Vorhof. Sie bauen die Säulen und den Vorhang für das Tor. Achtzehnter, sie machen die Pflöcke und die Seile für das Zelt. Neunzehnter, sie machen die schönen Kleider für den Dienst. Sie machen die heiligen Kleider für Aaron und seine Söhne. Zwanzigster, danach gingen alle Israeliten von Mose weg. 21. Dann kamen alle Menschen, die helfen wollten. Sie brachten Geschenke für den Herrn. Sie gaben Material für das Zelt und für die Kleider. 22. Männer und Frauen kamen. Sie brachten Ringe, Schmuck und Gold. Sie gaben diese Dinge dem Herrn. 23. Alle Leute brachten bunte Wolle und feines Leinen. Sie brachten auch Felle und Leder. 24. Wer Silber oder Kupfer hatte, brachte es als Geschenk. Wer Akazienholz hatte, brachte es für die Arbeit. 25. Die geschickten Frauen machten Wolle und feines Leinen mit ihren Händen. Sie brachten diese Stoffe. 26. Andere Frauen machten Fäden aus Ziegenhaar. Sie waren sehr geschickt. 27. Die Anführer brachten Edelsteine für das Kleid des Priesters. 28. Sie brachten auch Gewürze und Öl für das Licht und den Weihrauch. 29. Alle Israeliten brachten freiwillig Geschenke. Sie wollten bei der Arbeit helfen, die der Herr befohlen hatte. 30. Mose sagte zu den Israeliten, seht her. Der Herr hat Bezalel ausgewählt. Er kommt aus dem Stamm Juda. 31. Gott gab ihm seinen Geist. Er gab ihm viel Wissen und Können für alle Arbeiten. 32. Er kann schöne Dinge planen. Er arbeitet mit Gold, Silber und Kupfer. 33. Er kann Edelsteine schneiden und Holz bearbeiten. Er kann jede Kunstfertigkeit ausüben. 34. Gott gab ihm und Oholiab auch die Gabe zum Lehren. Oholiab kommt aus dem Stamm Dan. 35. Gott gab ihnen viel Talent. Sie können weben, sticken und bauen. Sie planen und machen alle schwierigen Arbeiten.